Ich bin Chefkid, ich bin 26 und führe gerade ein cooles Interview. Als ich zu Hip-Hop gekommen bin, war ich noch ganz klein und alle Leute um mich rum haben getanzt und ich habe dann auch getanzt. Und irgendwann gab es auch so Breakdancer und ich war dann immer bei denen, aber ich hatte mir dann in meinen Finger gebrochen und dann habe ich halt immer gerappt, während die getanzt haben. Und war aber dann praktisch der Rapper der Break Crew. Spider Kings hießen die, glaube ich. Und ich meine, Graffiti gab es halt nicht so bei uns in der Kleinstadt. Da gab es Leute, die irgendwie auf die Wände so Rap schreiben. So Rap. Und ich meine, so Plattenspieler konnte ich mir nicht leisten. So. Dafür hatte ich kein Geld. Und bei Rap war es halt einfach so, dass ich einfach nur meine Stimme gebraucht habe. Und es war eigentlich ziemlich einfach. Und deswegen habe ich mich halt irgendwie für Rap entschieden. Und dann habe ich halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen gehört, die mir gefallen. Viel Tribe Called Quest gehört. Und, aber auch viel Nas. Die It Was Written von Nas konnte ich ganz auswendig. Kann ich immer noch, glaube ich. Ich war dann erstmal in Heidenheim noch so. Und mehrere Jahre. Und bin dann erst irgendwie nach Berlin gekommen. Und ich habe mich auch nicht nach der Szene entwickelt, sondern ich habe das halt weitergemacht, so was ich mache. Und das wurde hier aber angenommen. Und weil viel mehr Leute hier Hip-Hop irgendwie noch als Bewegung sehen oder das halt auch leben und gute Sachen halt irgendwie supporten. Irgendwie war es halt Berlin. Also es war irgendwie. Ich habe es auch viel von vielen gekriegt. Also Deutschland so. Also, Wenn Deutschland so eine Wüste ist, so, dann ist halt Berlin so die Oase. Weißt du? Und so musikalisch geht halt hier am meisten. Das ist zwar auch härter, aber hier sind die Leute auch ehrlicher irgendwie. Weißt du, wenn die deine Sachen nicht mögen, dann mögen sie halt nicht. Weißt du? Da sagt keiner zu dir, hey, voll geil, und schreit rum und klatscht. Und, so. Und wenn sie es mögen, dann mögen sie es. Du kriegst halt ein ehrliches Feedback hier und das habe ich halt gebraucht und ich musste unbedingt wissen, ob ich mir einfach nur was einbilde oder halt, ob ich wirklich gut bin. Und das war so die Frage, weil in meiner Kleinstadt haben irgendwelche Leute, da standen halt irgendwelche Freunde im Publikum und, weißt du, ist ja klar. Ja, und gab es auch bestimmt Hater so, aber ich meine, es ist halt immer so, dass man halt nicht weiß, warum klatschen die Leute jetzt, weil die Musik gut ist oder weil sie mich kennen. Und es war super, hier zu sein, irgendwie ohne eine Geschichte, so, einfach neu anzufangen und zu merken, dass es ankommt, dass die Leute die Musik mögen. Ja, ich meine, wenn man auf die Bühne geht, so, dann ist ja erstmal so irgendjemand auf der Bühne. Und um da erstmal zu zeigen, hey, hallo, ich bin jemand, der was kann, so, es lohnt sich zuzuhören, muss man halt erstmal Aufmerksamkeit bekommen. Und cool ist es dann irgendwie so ein Triple Time A Cappella irgendwie gleich mal zu bringen so und dann sind alle gleich mal aufmerksam und dann hat man die Leute. Und weil ich will ja nicht irgendwie rappen und merken, dass niemand zuhört, also das ist ja nicht cool. Und genau, und deswegen ist es für mich wichtig natürlich, die Leute zu catchen irgendwie, egal auf welche Art so. Es gibt ganz verschiedene Arten, so Leute zu catchen. Meine Ansprüche sind einfach ganz simpel so. Ich bin eigentlich so schon zufrieden so, mit dem, was ich mache. So. Es könnte auch immer so weitergehen, aber ich musste irgendwann überlegen natürlich so, will ich auch mal eine Familie haben? Und also mit 30 Millionär wäre schon cool. Ich habe noch 4 Jahre Zeit. Ich glaube, die ganzen Rapper haben sowieso eine Macke, weißt du? So, oder Musiker so. Irgendwie wollen sie sich ja alle unsterblich machen. Und, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Grund, so im Mittelpunkt stehen so, und Aufmerksamkeit bekommen für das, was man macht. Sich abheben und so, weißt du? Ja, ich glaube, das sind so die Sachen. Wenn ich Geld verdienen wollte, dann hätte ich was anderes gemacht, weißt du? Ich glaube, vieles ist natürlich einfacher durch Geld, aber ich weiß nicht, wenn du Geld hast und du bist schlecht drauf, weißt du? dann bringt es halt auch nichts. Ich kenne auch Leute so in meinem Umfeld, so, die BWL studiert haben und jetzt krasse Jobs haben, weißt du, aber die haben gar keine Zeit. Die haben keine Zeit, das auszugeben. Und es ist einfach blöd, morgens aufzustehen und zu sagen, oh scheiße, jetzt, fuck, scheiß Kollegen, ich muss jetzt nochmal, der Chef stresst mich auch, und nein, aber ich muss dahin. Und dann lieber arm und glücklich, anstatt, wobei arm auch zu krasses Wort ist, aber dann halt nicht reich und glücklich, anstatt reich und unglücklich. Am besten ist natürlich reich und glücklich. Also Hoheit, Exzellenz, ja. Schildkick. Das ist halt der Name meines Großvaters. Er war ein sehr besonderer Mensch. Und als mir meine Mutter den Namen gab, war der zu groß für mich. Und ich versuche halt, in den Namen reinzuwachsen. Damit ich dem Namen gerecht werde, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht nur wegen der Bedeutung des Namens in dem im Sinne, also der wortwörtlichen Bedeutung, sondern weil es der Name meines Großvaters war. Weil ich habe ihn nie kennengelernt. Und ja, ich wollte einfach so den Namen ehren, in dem ich wachse. In meinen eigenen Songs habe ich nur in einem etwas Türkisches. Irgendwann mache ich auch mal ein türkisches Album. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Weil die türkische Sprache auch sehr, sehr bildhaft ist. Und wenn man sich daran traut, dann muss man richtig vorsichtig sein, und dass es nicht zu kitschig wird. Und ja, die Ansprüche sind auf jeden Fall hoch, und deswegen werde ich erst einmal meine deutschen Sachen veröffentlichen und dann die türkischen Sachen später. Es gab viele Erlebnisse auf jeden Fall. Ich hatte keine Wohnung, so ein paar Monate, hab immer so Couchsurfen gemacht und hab dann irgendwann ein Flugticket abgecheckt nach Istanbul, und da gab's ein paar Skater, das hatte ich irgendwie in der Türkei auch noch nie gesehen, und dann habe ich da ein bisschen so gerappt, und da kam es halt dann durch so tausend Zufälle irgendwann dazu, so, dass ich dann mit dieser Sertab Erener irgendwie auf der Bühne stand. Das war die Formel 1 in Istanbul, 2000, keine Ahnung was. So. Zwei Tage vorher war Missy Elliott da, irgendwie Eröffnung. Anscheinend hat niemand gejuckt, dass die da war, keiner hat die gekannt. So, das war irgendwie ganz komisch, anscheinend so für voll viele. So, keiner kennt die da. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass jeder irgendwie die Ami-Acts kennt. Auf jeden Fall war ich so im Backstage, und da waren die ganzen Models von Fashion TV. Weißt du, das wurde nämlich über Fashion TV ausgestrahlt, und alle so im Backstage so ziehen sich vor mir aus. Weißt du, ich war auch im Backstage so, und es war alles so klein, und ich habe mir gedacht, geil, weißt du, irgendwie so krass, wo bin ich hier gelandet? Weißt du, vorher noch voll broke so in Berlin auf irgendeiner Couch so, und jetzt bin ich da plötzlich Backstage irgendwo in so einem voll krassen High Society Laden mit irgendwie, keine Ahnung, 40 Models um mich rum so, die sich da gerade umziehen. Ich hatte auch zwar eine Handycam dabei, aber ich habe gedacht, nee, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Und dann hieß es, okay, jetzt bist du dran. So. Und ich hatte vorher schon noch auf dem Bildschirm gesehen, wie Sertab Erener gerade performt, und habe gedacht, krass, da jetzt rausgehen. Und mir wurde gesagt, dass es in 130 Ländern live übertragen wird. Und dann habe ich gedacht, okay, so krass irgendwie. Und da war ich kurz so davor, so zu sagen, krass, so, was mache ich eigentlich? Und bin dann raus und habe die Scheiße gerockt, und es war auf jeden Fall so ein Erlebnis für mich, wo ich das ich nie vergessen werde. Hip-Hop ist Musik einfach, irgendwie mehr auch nicht. Und auch nicht weniger, es ist einfach, ja, ich sehe halt Hip-Hop als Musik, so, Hip-Hop verbindet alle Musikrichtungen miteinander. Man kann alles einfließen lassen. Klar ist der alte Flavor so verloren gegangen, aber ich glaube, mit Talent wird immer irgendwie etwas Gutes da bleiben. von dem Flavor, was das Business dann nicht kaputt machen kann. Andersrum. Was ist für mich Hip-Hop? Ja, es ist wirklich Musik, Mann. Das muss man echt checken. Es ist Musik. Es ist kein Gott oder keine Religion oder irgendwas so. Das sollte man nicht so überbewerten und über irgendwie alles stellen. Das ist Schwachsinn so. Und ich finde auch Leute scheiße, die Hip-Hop für sich beanspruchen und meinen irgendwie zu wissen, wie Hip-Hop läuft und was Hip-Hop sei. Und sie sind in ihrem Hip-Hop-Club, zu dem nur sie den Code haben und was real ist und was nicht. Und, das finde ich auch total bescheuert. Auch die Leute, die sagen, keine Ahnung, ich mag Hip-Hop nicht, ich mag nur Rap. Ich meine, alles ist Hip-Hop so. Wenn du dir alles anschaust, Hip-Hop ist gerade überall in den Medien, alles überall läuft im Hintergrund ein Hip-Hop-Beat, weißt du so. Überall so. Leute nehmen es nicht mal mehr wahr. Und wir sind halt die Generation so, die Hip-Hop-Generation ist. Ich glaube, das ist auch die ehrlichste Musikform, so, weißt du? So, in der man einfach Sachen ausspricht, wie man sie denkt. Und deswegen sind auch vielleicht manche Leute empört über manche Sachen. Aber vielleicht sind sie genauso, nur sagen, würden sie es nie öffentlich sagen. Und das sind eben bei Hip-Hopern ist halt eben so, dass man es halt einfach sagt, dazu steht. Das ist, glaube ich, in keiner Musikrichtung so. In keiner Musikrichtung wird so viel lyrisch gesagt, weißt du, wird so viel getan, lyrisch, irgendwie, egal, ob es reimtechnisch ist oder einfach von den Metaphern her, so, es ist einfach eine Neuzeitdichtung, weißt du? Das ist auf jeden Fall Kulturgut. Also, irgendwann wird man sehen, so, boah, krass, was man da verpasst hat, so. Bei diesen, die Leute, die das halt irgendwie überhaupt nicht hören, so. Vielleicht werden die es irgendwann mal checken. Und das bereichert auf jeden Fall die Gesellschaft. Bereichert auf jeden Fall alles. Und da siehst du schon so, dass es etwas gibt, dass Leute nach Besserung schreien, weißt du? Es ist Leute so, dass sie eine Verbesserung wollen von Sachen und auch durch die Musik und durch die Sachen, die sie machen, auch rebellieren gegen das, was passiert. So. Und sie wollen auch Einfluss auf die Gesellschaft haben, weißt du? Und nicht immer nur beeinflusst werden. Und ich weiß nicht, ob man das politisch nennen kann. Ich glaube, wenn man das politisch nennt, dann nennt man es ja alles politisch, was man macht. Ich meine, ob du dann den Kassierer grüßt oder nicht, ist ja dann auch politisch. Weil wenn du ihn nett grüßt und er ist dann gut drauf und behandelt den nächsten Kunden besser, so weil du ihn gegrüßt hast, dann ist es doch, dann müsste es ja auch politisch sein, weil du ja auch die Umwelt beeinflusst dadurch. Also wir haben immer Einfluss und ich glaube nicht, dass es unbedingt einen politischen Charakter haben muss. So. Es kann einfach einen menschlichen Charakter haben, der einfach so eine Kettenreaktion bewirkt, die sich positiv auswirkt auf ihr alle Leute. So. Und wenn ich eben nicht das bekomme, was ich brauche, dann schaffe ich das selber. Und Hip-Hop entsteht halt auch aus dem Nichts. Du kannst wirklich Hip-Hop aus dem Nichts entstehen lassen. So. Du brauchst nur einen Beatboxer und sonst nichts. Und vielleicht noch ein Mic. Und schon hast du was. Weißt du, kannst du schon was sagen. Du kannst aber auch a cappella was sagen. Weißt du? Wie ein Dichter, wie früher. So. Etwas schaffen aus dem Nichts. Und das ist die Kreativität eben. So. Und, ich bezweifle, dass es politisch ist. Immer. Also es kann politisch wirken, weil kritisiert wird, aber die Kritik ja nur deswegen da ist, um die Veränderung selber zu spüren, wenn es irgendwie was schief läuft. Wenn alle im A-Viertel arbeitslos sind, dann muss man sich auch fragen, warum, weißt du, die sind ja nicht alle dumm. Und warum ist es so? Also nur die Frage zu stellen, wäre das schon politisch, weißt du, das ist auch irgendwie. Und ich glaube, wenn man Einfluss hat auf die Gesellschaft, so positiv und so, dann macht man sich unabhängig von denen, von denen man es erwartet. So. Wenn jemand gut tanzen kann und bringt es anderen Tänzern bei, so, die sich freuen, immer zum Tanzunterricht zu gehen, weil sie es umsonst machen dürfen dort, und, dann gibt man den Kindern irgendwie so eine gewisse Struktur im Leben auch, weißt du, so, dann hängen die nicht nur rum. Und da kann man halt auch Einfluss schaffen, so, dass gewisse Harmonie herrscht. Aber ich glaube nicht, dass man halt nur mit Hip-Hop den Einfluss haben kann, weißt du so? Hip-Hop ist halt schon ein Mittel, so, mit dem man Einfluss auf was haben kann, so. Weil es ja auch einen selber beeinflusst hat. Ich meine, die Frage ist halt auch immer so dieses Hinterlassen. Was hinterlasse ich und so? Viele sehen sich auch sehr wichtig und sagen dann die Nachwelt und so. Und, aber irgendwie denke ich auch natürlich so auch da so die Sachen meinen Eltern vorspielen zu können. Dass sich auf jeden Fall niemand schämen muss für mich so. Für das, was ich mache. Und, ich bewege mich schon irgendwie in den ganzen, überall so, weißt du, ein bisschen. Und ich, ist einfach, wäre ja auch traurig, wenn ich mich nur für eins entscheiden würde. So, ich so, hätte so viel verpasst dadurch. Und es waren coole Erfahrungen. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das noch alles gehen wird. So. Und, damit ich ein kompletter MC wirklich bin. So. Ab dem Zeitpunkt, in dem niemand mehr zu mir kommt und yo, yo, yo sagt und seine Arme verschränkt wie ein manisch-depressiver Orangutan, dann weiß Deutschland, was Hip-Hop ist.